Sein erster Fall scheint klar. Ein großmäuliger Transportunternehmer hat sich beim Sturz im Wald das Genick gebrochen. Doch der junge Kommissar muss umdenken, je mehr er über die keineswegs saubere Vergangenheit des Toten in Erfahrung bringt. In der Provinz gelten andere Gesetze. Die Spuren des Falles führen weit zurück in die Familiengeschichte der Horners, bis zu Adams Geschlecht. Adams Geschlecht. Ein Krimi aus der finstersten Provinz. Von Gerhard Herm. Hier, schauen Sie. Hey, Mensch! Wollen Sie mich umbringen? Ich wollte ihm bloß zeigen, wie es passiert sein könnte. Ja, aber da brauchen Sie mich doch nicht da. Er gerät mit dem Fuß auf so ein Grasbüschel, er rutscht ab, schon liegt er unten. Dieses Loch da zu stoßen. Ich habe Sie ja festgehalten. Sehr freundlich von Ihnen, Thalheim. Ja, aber Sie haben recht, so könnte es gewesen sein. Wie tief geht's denn da runter? 10 bis 12 Meter. Wer ins Rutschen gerät, kann sich an nichts mehr festhalten, alles Kies. Wie sagten Sie, nennt man dieses Loch hier? Trichter. Jetzt erklären Sie mir trotzdem nochmal, warum wir hier rumstehen. Der Arzt sagt Unfall, Sie sagen Unfall. Achso, das habe ich ganz vergessen, die Hütte. Wo ist die eigentlich? Da drüben. Kommen Sie, Herr Kommissar. Also wenn Sie sich schon mit Titeln aufhalten wollen, Herr Hauptmeister Thalheim, dann bitte korrekt. Kommissar auf Probe. Sie wissen, wie ich heiße. Jawohl, Herr Hansen. Ich gehe mal voraus. Was macht denn der? Wie heißt der? Bergmann. Der Idiot meint, er kann mit seinem Wagen mitten durch den Wald fahren. Nur weil es ein Streifenwagen ist. Jetzt sitzt er fest. Hier ist die Hütte. Sieht mehr aus wie ein Zelt. Baumrinde und Zweige. Wie lange hat er da drin gelebt? Wir nehmen an, seit er verschwunden ist, also rund 2 Wochen. Sie werden lachen, das Ding ist wasserdicht. Mal sehen. Versorgt war er ja. Vor allem mit Whisky und Zigaretten. Hat geraucht wie ein Schlot. Und getrunken? Auch. Nur teuerste Ware. 12-jähriger Scotch. Ging mir auch nicht schlecht. 6 Omnibusse und 12 Schwertransporter. Und dann auf einmal pleite? Wer sagt das? Ich glaubte, ich Ihren Andeutungen entnehmen zu können. Irrtum, Herr Kommissar. Sowas würde ich nie sagen. Ach ja. Er war kein übler Bursche, der Horner. So, so. Nein, wirklich. Sie hätten Ihr Gesicht sehen sollen, als Sie Nein sagten. Da stand echte Empörung drin. Was soll das heißen? Jetzt überlegen Sie doch mal. Als wir vom Büro wegfuhren, da wusste ich aus Ihrem Mund, dass ein seit 14 Tagen verschwundener Transportunternehmer namens Jack Horner... Warum eigentlich Jack? Taufname Jakob. Aber er hat es gern, wenn man ihn Jack nannte. Aha. Dass also dieser verschwundene Jack Horner im sogenannten Trichter tot aufgefunden worden war, nachdem er offensichtlich 2 Wochen lang neben diesem Trichter in einem primitiven Rindenzelt gelebt hatte. Das sei, meinten Sie, so ungewöhnlich, dass wir uns um die Sache kümmern müssten. Ja. Und jetzt denken Sie, da taucht so ein Neuer auf, von dem niemand was weiß. Der sitzt noch nicht mal richtig an seinem Schreibtisch und schon muss ich ihm mit einer Sache kommen, die weit kitzliger ist, als dass er es sich vorstellen kann. Dann sage ich alles, was ich über Horner weiß, er aber unterstellt mir, ich hielte noch etwas zurück. Und da geht man als vorsichtiger Beamter natürlich erstmal auf Tauchstation. So etwa denken Sie doch, Thalheim. Stimmt's? Was ist denn? Bergmann will, dass wir ihn anschieben. Ich versau mir doch deinetwegen nicht die Hosen, du Arsch! Ich schick dir einen Bauern mit dem Traktor! Der soll dich rausziehen! Ich will mir die Hosen auch nicht versauen, kommen Sie. Herr Hansen. Ja? Der Bauernhof, der Ihnen so gefallen hat bei der Herfahrt. Man kann ihn von hier aus sehen. Es ist der Hornerhof. Ach, der gehörte ihm auch, dem Jack. Nein, er gehört seiner Mutter. Herr Schwalb? Oh, ich habe Sie gar nicht kommen hören, Herr Hansen. Ach, entschuldigen Sie, vielleicht dass ich hier so rein... Vielleicht ist es besser, wenn Sie stehen bleiben, wo Sie sind. In diesem Urwald hier muss man sich vorsichtig bewegen. Also, ich hätte nicht erwartet, den Mann, der mal ein Regiment Vlasov-Kosaken kommandiert hat, in einem Wintergarten voller Kakteen anzutreffen. Meine Frau hat dieses Stachelgemüse geliebt. Jetzt bin ich der Sklave von mehr als 200 Kakteen. Wer hat Sie denn über meine Vergangenheit aufgeklärt? Oh, Ihre Biografie scheint ein offenes Buch zu sein. Das kommt davon, wenn man in seinem Leben zu viele Stammtischrunden bei Laune gehalten hat. Dabei weiß kein Mensch mehr, was Vlasov-Kosaken waren. Vlasov, Andrei, russischer Reitergeneral, kämpfte im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite und wurde deswegen 1946 gehängt. Respekt. Meine Frau interessiert sich für alles, was mit Russland zu tun hat, seit Gorbatschow. So, das war's für heute. Ihre Frau also. Guten Tag, Herr Kommissar auf Probe. Guten Tag. Darf ich mir erlauben, Herr Schwalb, Oberamtsgerichtsrat AD? Oh, sieht ja aus wie echter Cognac. Bei dem, was unser eins verdient? Verschnitt, aber auch aus Frankreich. Immerhin wissen Sie, dass Cognac eine meiner Schwächen ist. Und dass er Ihnen vom Arzt strikt verboten wurde. Ach, in meinem Alter ist alles verboten, was Spaß macht. Ich hole Gläser. So. Scheint eine interessante junge Dame zu sein, Ihre Frau. Und außerdem der Grund für den Knick in Ihrer Karriere. Sie sind auch recht gut informiert, Herr Schwalb. Ich habe ein Faible für hübsche Geschichten. Junger, aufstrebender Kriminalbeamter lässt festgenommene Demonstrantin entweichen und hat dann auch noch die Chuzpe, sie zu heiraten. Setzen wir uns ans Fenster. Ihr Wohl, Herr Hansen. Zum Wohl. Schicken Sie die junge Dame doch mal vorbei. Über Russland kann ich ihr eine ganze Menge erzählen. Also wenn sie das hört, klingelt sie morgen an ihrer Tür. Sie ist herzlich willkommen. Und welchem Grund verdanke ich Ihren Besuch? Man sagt, dass ein Kriminalbeamter in dieser Stadt gut daran tut, bei Ihnen... sagen wir mal, eingeführt zu sein. Tatsächlich. Dabei bin ich seit über 10 Jahren in Pension. Aber Sie haben hier mehr als 30 Jahre lang Ihres 36. Amtes... Gut, 36 Jahre lang Ihres Amtes gewaltet. Sie sollen ein kleiner König gewesen sein. Und davon meinen Sie, könnte ein Kriminalbeamter gelegentlich profitieren? Ich meine, Sie sind schon lange nicht mehr im Amt. Trotzdem wissen Sie über mein Vorleben ganz ausgezeichnet Bescheid. Das deutet zumindest auf gute Beziehungen hin. Außerdem... Ja? Bergmann hatte ständig die Hände an der Hosennaht, als er vor 2 Tagen mit Ihnen sprach. Fast eine Viertelstunde lang. Meinen Sie Theo Bergmann, den... Genau vor 2 Tagen gegen 2:30. Auf dem Platz zwischen Amtsgericht und unserer Dienststelle. Und Sie sind sicher? Absolut. Seltsam. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich vor 3 Tagen... 2. 2? zwei Tagen gegen halb drei war. No. Mit 75 kann man sich schon mal auf nachlassendes Gedächtnis berufen. Oh. Was haben Sie? Sehen Sie doch mal auf die Stadt hinaus. Die Sonne. Eben noch auf Rathaus, Kirche, altem Schloss und jetzt? Nur noch eine schwarze Burg mit roter Umrandung. Beinahe unheimlich. Ein Spiel des Lichts, mein Freund. Alles nur ein Spiel des Lichts. Karlheim, kennen Sie das? Sieht aus wie ein alter Urteilsbescheid. Von 1954. Angeklagter Jakob Georg Horner, Vorsitzender Richter Gotthold Schwalb. Tatvorwurf, Verführung einer Minderjährigen. Freispruch aus Mangel an Beweisen. Das ist doch unser abgestürzter Jack. Der stand öfter vor Gericht. Und meistens wegen solcher Sachen. Und? Ist er jemals verknackt worden? Sie wissen doch, wie sowas läuft. Nee, weiß ich nicht. Der Angeschuldigte konnte nicht ahnen, dass das Mädchen noch so jung war. Sie sah älter aus, sie hat ihn angemacht und so weiter und so weiter. Kein Schuldspruch also für den lustbetonten Jack Horner. Nie? Darauf würde ich wetten. Und auf der Richterbank immer Gotthold Schwalb. Unser Amtsgericht war bis zu seiner Pensionierung ein Ein-Mann-Betrieb. Sind Sie das, Bergmann? Ja, ich hab's eilig. Was ist es denn heute? Sitzung des Schäferhundvereins? Nein. Chorprobe. Also ich gehe. Trotzdem, Bergmann, einen Moment mal. Ja? Worüber haben Sie sich vor drei Tagen draußen im Hof gegen halb drei mit Richter Schwalb unterhalten? Ich? Ja, Sie kamen von einer Streifenfahrt zurück und stiegen gerade aus dem Wagen. Ach so, das meinen Sie? Ja, wir haben halt so gequatscht. Es sah aber eher so aus, als wollte der Richter Ihnen was ausreden oder einreden. Nee, nur so gequatscht. Aha. Welche Tour hatten Sie gefahren? Die Zweier. Die in Dutzbach zu Ende ist? Klar, aber ich muss jetzt... Gleich, Bergmann. Dutzbach, das ist doch da, wo der Hornerhof steht. Ja. Aha. Wenn Sie allein auf Streife sind und verlassen den Wagen, wie vor drei Tagen... Geben Sie da über Funk durch, ich bin jetzt da und da, ich verlasse jetzt den Wagen. Ja, meistens. Aber warum soll ich denn anhalten? Pinkelpause vielleicht. Haben Sie in Dutzbach gepinkelt? Ich glaube, ja. Danke, Bergmann. Das war's. Gut Lied. Sängers Gruß. Guten Abend. Warum hat er mich angelogen? Bergmann? Der ist doch viel zu doof zum Lügen. Allerdings. Aber Bergmann meine ich nicht. Wen denn? Richter Schwalb. Das heißt, direkt gelogen hat er eigentlich nicht. Sie waren bei Richter... Ich war. Auf Ihren Rat hin. Fragen Sie trotzdem nicht weiter, Thalheim. Fürs Erste habe ich nur laut gedacht, wenn ich zurück bin, sehen wir weiter. Ach ja, Sie sind für zwei Tage in der Kreisstadt. Immer noch Ihre alte Geschichte? Leider ja. Ich drücke Ihnen die Daumen. Chef. Danke, ich kann's brauchen. Oh. Genau so habe ich mir das Eheleben immer vorgestellt. Der Mann kommt zurück von gefährlichem Tun und die Frau liegt zusammengerollt auf der Couch. Sieht wunderschön aus und hört Tschaikowski. Rimsky-Korsakow, Lohengrin. Und keine Sorge, du wirst nicht verhungern. Was siehst du da? Einen einsamen Fuffi. Nicht doch, Lohengrin. Du siehst mein erstes in dieser Stadt verdientes Geld. Mm. Ausbezahlt vom Lokalredakteur des Tagblatts. Ich habe ihm ein Bild auf den Tisch geknallt und er ist an weiteren Aufnahmen von Charlotte Hansen interessiert. So, jetzt weiß ich alles, Charlie. Welches Bild? Die Stadt als schwarze Burg, gesehen aus dem Wohnzimmerfenster des pensionierten Richters Gotthold Schwalb. Was? Die beste Gegenlichtaufnahme, die ich je gemacht habe. Du bist also sofort nach... Natürlich, ich war ja praktisch eingeladen. Dieser Typ. Vorsicht, Lohengrin. Du sprichst von einem Mann, in dessen Schatten du völlig untergegangen wärst, wenn ich ihn 30 Jahre früher kennengelernt hätte. Ja, mal. Er ist ein zauberhafter alter Herr. Und erzählen kann der. Ja, aber verhören soll er auch recht gut gewesen sein. Und? Wie ist es dir ergangen? Hat einer deiner guten 68er-Onkels das Schwert für dich erhoben? Ich soll mich am Riemen reißen, dann ist der Zusatz auf Probe in einem halben Jahr weg. So, jetzt erzähl mir lieber, was Schwalb dir gesagt hat. Bei Pizza oder Riesenscampi? Da ich offensichtlich ein paar Punkte gut machen muss, andererseits aber meine Reisespesen überzogen habe. Du, Scampi, ich, Pizza. Va bene? Si, mi amor. Selbst im kleinsten Nest gibt es einen Italiener. Und immer liegt er gleich um die Ecke. Du weißt, dass ich deine fundamentalen Überzeugungen nie in Frage stelle, Charlie. Da muss das Gefängnis gewesen sein. Das ist das Gebäude, in dem du jetzt amtierst, armer Lohengrin. Sie haben dich nicht nur in die Provinz versetzt, sondern auch noch ins Kittchen gesteckt. Und alles wegen mir. Ich bin zerknirscht. Du bist etwas angetrunken. Du bist leicht beduselt. Eine Flasche Frascati. Also, wo du recht hast, hast du recht. Wir sind in dem einzig neuen Gebäude an diesem Platz untergebracht. Ja, früher könnte da wirklich ein anderes gestanden haben. Siehst du? Aus dieser Gasse da drüben ist er gekommen. Dann musste er anhalten, weil ihm die Leute den Weg zum Gefängnistor versperrt. Aber von welchem Horner redest du eigentlich? Ja, von dem, der mit 8 Pferden vorfuhr. Adam Horner oder wie er hieß. Nee, das muss Thomas Horner gewesen sein. Außerdem waren es schon 6. Thomas oder Adam, sie hatten alle biblischen Namen. Sei nicht so kleinlich mit den Pferden. Es dürfte schwer genug gewesen sein, mit 6 zu fahren. Na gut, gut. Und da oben, im zweiten Stock des Amtsgerichts, stand Gotthold Schwalb und lachte sich kaputt. Er hat nicht geglaubt, dass Thomas Horner seine Drohung wahrmachen würde. Ja, er nimmt die Strafe an, aber er wird, wenn es soweit ist, 6-spännig am Gefängnis vorfahren. Thomas Horner wurde nämlich zu so und so vielen Wochen Gefängnis verurteilt, weil er einen Steuereinnehmer... Nein, einen Zollinspektor. Er war Schnapsbrenner. Über das staatliche Branntweinmonopol in diesem unseren Lande wacht der Zoll, nicht die Finanz. Er hatte einen ihn überprüfenden Kontrolleur die Treppe hinabgeworfen. Also... Thomas Horner sagte, er wäre 6-spännig am Gefängnis vorfahren und dann? Und Richter Schwalb glaubte, es sei reine Angeberei, weil kein Mensch in dieser Gegend ein 6er Gespann fahren konnte. Und deswegen war dieser ganze enge Platz hier voll von neugierigen Menschen, als der Tag kam, an dem Horner seine Strafe antreten musste. Und deswegen kam er nicht durch. Er thronte über der Menge wie ein König, groß, finster und majestätisch. Und Gotthold Schwalb bewunderte das Schauspiel von seinem Bürofenster aus. Aber sonst tat er nichts, überhaupt nichts. Thomas Horner hat seine Strafe nie abgesessen. So was eigentlich möglich? Man hätte ihn doch später noch verhaften können. Also wenn Schwalbs Geschichte wahr ist, hat man ihn aber offensichtlich später nicht verhaftet. Und ich habe den starken Verdacht, dass sie wahr sein könnte. Gib zu, das ist eine hübsche Geschichte. Eine sehr hübsche. Aber jetzt lass uns nach Hause gehen. Willst du übrigens Ruth Horner besuchen? Ja, wer ist denn nun Ruth Horner wieder? Ja, die Tochter. Nein, die Enkelin von diesem Thomas mit den 6 Pferden. Und warum soll ich sie besuchen? Weil sie im Gefängnis sitzt. Wegen, wegen dieser Sache. Ich meine, Schwalb sagte, was für ein Rauschgift. Oder bin ich jetzt doch betrunken? Ja, Charlie, alles will gelernt sein. Ja, sogar das Saufen. Ja, bist du trotzdem imstande, ein seriöses Angebot nüchtern entgegenzunehmen? Gut. Lüfte deinen Kopf aus, Charlie. Geh spazieren, natürlich mit deiner miserablen Kameraausrüstung. Ja, ich schlage vor Richtung Dutzbach. Ja, Dutzbach. Da findest du einen Bauernhof, der dich umhaut. Ja, fotografier einfach, was du siehst. Genau. Eine Fotoreportage. Und die Filmkosten trägt Vater Staat. Ist das ein Angebot? Mit dem Gefängnis hattest du übrigens recht. Ich sitze wirklich drin. Okay, und jetzt raus an die frische Luft mit dir. Was soll der missbilligende Blick, Thalheim? Finden Sie es gut, Ihre Frau da mit reinzuziehen? Wer ist Ruth Horner? Und warum sitzt sie ein? Dachte ich mir, dass Sie darauf stoßen würden. Ich hätte es Ihnen eigentlich lieber so peu à peu beigebracht. Ach ja. Chef, ich weiß, was hier läuft und wie es läuft. Sie noch nicht. Wir sind Polizisten, Thalheim. Die Regeln, nach denen wir arbeiten, gelten überall. Theoretisch. Fahrerflucht, Wirtshausrauferei mit Todesfolge, sowas dürfen wir aufklären. Aber wenn es auch nur halbwegs interessant wird, wie zum Beispiel im Fall Horner, nimmt man uns alles aus der Hand. Das klingt ja sehr aufbauend. Keine Sorge. Unsere Stärke besteht darin, dass wir hier zu Hause sind. Die nicht. Sie setzen mich in Erstaunen, Thalheim. Und Sie machen mich auch ein bisschen verlegen. Dazu besteht kein Grund. Jeder von uns, sogar Bergmann, diese Nuss, hätte gern mal gemacht, was Sie sich getraut haben. Was? Na, irgend so einen armen Teufel laufen lassen, bevor er völlig grundlos in die Mangel genommen wird. Ich meine, Ihre Frau. Aber vielleicht sollten wir lieber über das reden, was ich zusammengetragen habe, als Sie weg waren, oder? Aber nicht hier. Einverstanden. Gehen wir zu unserem Italiener. Den kennen Sie bestimmt noch nicht. Absoluter Geheimtipp. Alle Geschäftsleute in der Stadt kannten Jack Horner. Und ich kenne alle Geschäftsleute. Mit anderen Worten, ob er Vergleich bzw. Konkurs angemeldet hat, wissen wir nicht. Dass er pleite war, wissen wir mehr oder weniger. Jack machte alles in großem Maßstab. Aber dann geriet er in diesen Umweltskandal hinein. Ein Lagerplatz, den er für sein Transportgeschäft gekauft hatte, war dioxinverseucht. Riesenwirbel, Presse, Funk, Fernsehen. Vor allem Riesenkosten. Der Lagerplatz musste ja vollkommen entsorgt werden. Signore, tutto posto? Bestens, Bruno, danke, bestens, danke. Aber sei so lieb und störe uns jetzt nicht. Oh, mi scusi, signor Thalheim. Also hat die Dioxingeschichte Jack den Hals gebrochen. Vorher kommt noch Jacks Schwester ins Spiel. Ruth Horner, auf die warte ich schon die ganze Zeit. Auf Ruth Horner haben schon viele gewartet. Die meisten vergebens. Was heißt das? Ruth Horner ist eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe. Rom, Paris, New York, Istanbul. Weiß der Teufel, sie war immer unterwegs. Als was? Fragen Sie mich was Leichteres. Reisebegleiterin, Freundin reicher Männer, Callgirl. Alles ist möglich, niemand weiß es. Und jetzt sitzt sie. Warum? Die Staatsanwaltschaft hat sich nie herabgelassen, uns vollständig zu informieren. Dabei ist Ruth hier geschnappt worden, in diesem Lokal. Ein kleiner Koffer mit feinstem Haschisch soll den Besitzer gewechselt haben. Aber wegen Haschisch geht man doch heute nicht mehr gleich in den Bau. Wenn aber der Käufer des Koffers wenig später tot in der Zelle aufgefunden wird, erstochen. Und bevor Sie mich weiterlöchern, erstens sind meiner Ansicht nach Ruth und ihr Partner in eine saubere Falle getappt. Zweitens, der Käufer war Master Sergeant bei der US Army. Hautfarbe schwarz. Die Amis haben natürlich gemauert. Und wie? Übrig blieb Ruth Horner. Wie hat sie sich verteidigt? Gar nicht. Gelächelt wie Mona Lisa. Und geschwiegen. Signore? Zwei Grappa, Signor Bruno. Auf meine Rechnung. Subito, Commissario. Womit wir wieder bei Jack Horner wären. Ruth hat das Geschäft doch in seinem Auftrag gemacht, oder spekuliere ich da jetzt in die völlig falsche Richtung? Sie spekulieren so, wie damals die ganze Stadt spekuliert hat. Jack lief nach dieser Geschichte mit noch trüberem Gesicht herum als vorher schon. Bevor es endgültig bergab mit ihm ging, tauchte er noch bei Meinberg auf, dem Direktor der Volksbank, und verlangte einen größeren Kredit gegen Sicherheit. Due grazie, Commissario. Grazie. Danke, danke, Bruno. Prost. Prost. Jetzt machen Sie es nicht so spannend, Thalheim. Jack hat Meinberg den Haunerschen Familienschmuck auf den Tisch gelegt. So ein Arschloch. Den Schmuck hat außer Meinberg und vielleicht Schwalb nur einer gesehen, der nicht Horner heißt. Juwelier Kovacs. Er sollte ihn schätzen. Aber Kovacs ist viel zu gewissenhaft, um auszuplaudern, was der Schmuck wert ist. Uralt soll er sein und wunderschön. Hm. Meinberg scheint ihn trotzdem nicht beliehen zu haben. Jeder hier weiß, dass er der jeweiligen Hornerbäuerin gehört. Woraufhin Jack sich endgültig geschlagen gab und verschwand. Um erst zwei Wochen später, einen Tag vor dem Eintreffen eines gewissen Rolf Hansen in hiesiger Stadt, mit gebrochenem Genick aufgefunden zu werden. Und jetzt beantworte ich Ihnen eine Frage, die Sie die ganze Zeit schon stellen wollten, Kommissario. Nämlich? Sie wollten fragen, warum Schweib die Horners immer gedeckt hat. Hat er nämlich. Erst Thomas mit den 6 Pferden, dann Jack mit seinen Weibergeschichten. Warum hat er sie gedeckt, Alain? Ich weiß es nicht, Kommissario. Ich weiß es nicht. Hier. Du hast lange gebraucht, um die paar Bilder zu entwickeln. Hast du schon mal einen Menschen umgebracht? Umgebracht? Was soll denn der Unsinn? Komm, beruhige dich. Und jetzt erzähl uns alles von vorne. Du bist nach Dutzbach gekommen, du hast dieses barocke Bauernhaus gesehen und schon hast du losgeknipst. Hinter dem Haus ist ein Obstgarten, ein riesiger Obstgarten. Die Bäume sind zum Teil uralt, zum Teil ganz jung. Sie machten so hübsche Schattenmuster. Ich lief ein bisschen herum und stand auf einmal vor einer ganz merkwürdigen Gruppe von Nussbäumen. Einer von ihnen war umgehauen, einer der jüngsten. Nussbäume. Was soll denn dieses Grinsen, Thalheim? Wenn den Horners ein Kind geboren wird, pflanzen sie einen Nussbaum. Seit 200 Jahren. Mhm. Weiter, Charlie. Also, du hast die Nussbäume betrachtet und da dann... Da kam diese alte Frau. Sie ging zu dem umgehauenen Baum, bückte sich und hob etwas auf. Eine Axt. In diesem Moment muss sie mich bemerkt haben. Wieso? Vielleicht bin ich auf einen morschen Ast getreten, ich weiß es nicht. Jedenfalls fuhr sie herum und hob die Axt hoch. Ich nahm die Kamera vors Auge. Ihr Gesicht war vor Wut verzerrt. Sie schwang die Axt über dem Kopf. Da habe ich auf den Auslöser gedrückt. Immer wieder. Ich habe geschossen, bis der Film durch war. Sie wäre tot gewesen. Wirklich. Ist ja gut, Charlie. Ist ja gut. Was hältst du von den Aufnahmen, Thalheim? Spitzenbilder. Ich habe der alten Hornerin noch nie so direkt ins Gesicht geblickt. Frieda Horner, die Mutter von Jack und Ruth Horner. 75 ungefähr. Die sieht aber nicht sonderlich wütend aus. Das ist es ja. Trotzdem habe ich geschossen. Ich bin doch nicht hysterisch, Lohengrin. Oder? Na, hör mal. In der einzigen prekären Situation, in der ich dich bisher erlebt habe, warst du kalt wie eine Hundeschnauze. Was war es dann? Ich weiß es nicht, Charlie. Ich habe keine Ahnung. Bring dich jetzt nach Hause. Komm, sei lieb. Ich hole meine Ausrüstung. Okay. Prekäre Situation, Hansen? Wir saßen in einer grünen Minna. Ich hatte gerade ihre Personalien aufgenommen und wollte mir eine Zigarette anzünden. Ich konnte aber mein Feuerzeug nicht finden. Sie bot mir ihres an. Ich sagte, nein, ich gehe nach vorne zum Fahrer. Sie sagte, meine Adresse haben Sie ja, Lohengrin. Elsa dankt. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Hm. Und jetzt? Ich bin gleich wieder da. Wenn Bergmann von seiner Tour zurückkommt, dann... Halte ich ihn fest. Notfalls mit Gewalt. Wir scheinen beide das Gleiche zu denken. Ich weiß zwar nicht, warum wir es denken, aber denken tun wir es offensichtlich. So. Nein, Bergmann, wir steigen nicht aus. Sie erklären uns alles von hier aus. Also. Sie haben angehalten, um pinkeln zu gehen. Nein, nein, das war anders. Ich sah die Hornerin aus dem Haus kommen, mit einer Axt in der Hand. Sie ging in den Obstgarten. Tja, da dachte ich mir, was will die alte Frau mit der Axt? Und da jetzt habe ich angehalten. Aha. Ja, und weiter? Ja, dann hörte ich Axtschläge aus dem Garten. Da wurde ich neugierig, stieg aus, ging um das Haus herum. Und da stand die Hornerin und schlug mit dieser Axt, die viel zu schwer für sie war, auf den vordersten Baum da ein. Ich ging zu ihr hin. Die hörte mich gar nicht. Ich sagte, na, na, Bäuerin. Sie fährt herum, stößt einen Schrei aus, lässt die Axt fallen und rennt weg. Ja, es kam mir doch komisch vor. Ich dachte erst, vielleicht sollte ich das doch in meinem Bericht erwähnen, aber dann... Das haben sie dann aber doch nicht getan. Ah, ziemlich eilig an dem Tag. Sagen Sie mal, war es nicht so, dass Richter Schwalb Sie bei Ihrer Rückkehr vor der Dienststelle abfing und über den Vorfall mit Ihnen geplaudert hat? Schwalb hat mich doch gar nicht an dem Tag abgefangen. Ach nein. Wann dann? Ja, so 3 Tage danach. An dem Tag, als Sie gerade Ihren Dienst angetreten haben. Mhm. Dann war der Tag, an dem Sie Frau Horner beobachtet haben... Ja, der Tag vor dem Tag, an dem Jack Horner im Trichter gefunden wurde. Der Tag, an dem Jack umkam. Der Arzt sagte später, er sei seit ungefähr 24 Stunden tot. Als der Richter Sie abfing, da hat er doch aber mit Ihnen über Frau Horner und die Sache mit dem Baum gesprochen. Naja. Wie konnte er denn von der Geschichte überhaupt wissen? Du hast gequatscht, oder? Natürlich habe ich davon erzählt. War doch eine komische Sache. Und da hat Schwalb gesagt, dass Sie den Vorfall im Bericht nicht erwähnen sollten, um der alten Frau keine unnötigen Schwierigkeiten zu machen, jetzt wo gerade Ihr Sohn verunglückt sei. Stimmt's? Ja, das hat er mehr angedeutet. Aber das hast du sofort kapiert. An dem Tag, an dem der Richter mich anquatschte, da habe ich doch auch am Hornerhof gehalten. Ja, um mir den Baum nochmal anzusehen und dann die Geschichte in meinem Bericht zu schreiben. Aber der Richter meinte, wenn man dich später fragen würde, warum du gehalten hast, könntest du... Nee, also von der Pinkelpause hat er nichts gesagt. Das war meine Idee. Angeber, ich habe dich draufgebracht. Ja, eigentlich eilt es schon. Schick's mir per Eilboten, ich gebe dir das Geld beim nächsten Mal. Und grüß Hanno. Lohengrin, ach, du kennst ihn doch. Ich muss auflegen, er kommt. Also, bis dann. Tschüss. Hallo, Charlie. Na? Hast wieder mal mit deiner Mutter telefoniert? Nein, mit Christa. Sie sollen mir einen Artikel aus einer Zeitschrift raussuchen. Über Fototechnik? Einen juristischen Artikel. Schwalb hat ihn mir empfohlen. Ich halte es für besser, du vergisst diese Sache. Was? Erst stößt du mich in die ganze Geschichte hinein, in diesem Obstgarten begegne ich dem Tod jetzt, und dann soll ich jetzt einfach... Jetzt red doch keinen Unsinn, Charlie. Du bist nirgendwo dem Tod begegnet. Oh doch, Herr Kommissar, auf Probe, das bin ich. Vielleicht ist er sogar auf den Bildern. Vielleicht zeigt der Ausdruck im Gesicht dieser Frau, dass sie ihn auch gespürt hat. Und noch eins, mein ritterlicher Gemahl. Sag nie mehr vor einem anderen zu mir, komm, sei lieb, Charlie. Nie mehr, hörst du? Charlie, wo willst du denn hin? Hör mal, ich hab's doch nicht so... Drecksfeuerzeug. Dieser Schwalb. Für jemand, der seit seiner Schulzeit nicht mehr geritten ist, sitzen Sie recht gut im Sattel. Herr Schwalb, und ich weiß jetzt, wie Seidlitz einst geritten sein muss. Ach, Sie brauchen mir keine Komplimente zu machen. Der Umstand, dass unser Treffen indirekt einer gewissen jungen Dame zu verdanken ist, die sich in meiner Gesellschaft recht wohl zu fühlen scheint, ist schmeichelhaft genug. Stellen Sie einfach Ihre Fragen. Hier sind wir ganz unter uns. Waren Sie gerne Richter? Angriff über die Flanke. Wie? Die Antwort lautet, am Anfang ja, später nein. Eine Zeit lang machte es Spaß, immer das letzte Wort zu haben. Es gab einem ein gewisses Machtgefühl. Auch Lustgefühl? Nicht ganz. Mich wandelte vielmehr eine Art Lust an, auch einmal auf der anderen Seite der Schranken zu stehen. Sie verspürten also Lust, auch einmal schuldig zu sein? Ja. Schuldig? Wie die verschiedenen Horns, mit denen Sie im Verlauf Ihrer Amtszeit zu tun hatten. Bin ich so leicht zu durchschauen? Aber Richter, Sie selbst haben ja doch auf dem Umweg über eine gewisse dritte Person die Geschichte von Thomas mit den 6 Pferden zugespielt. Ganz vage erinnere ich mich auch von einem Adam Horner gehört zu haben. Er war der Stammvater der hiesigen Horner-Familie. Muss ein faszinierender Mann gewesen sein. Mit kaum mehr als seinem Hemd auf dem Leib soll er hier angekommen sein. Wenig später war er so reich, dass er den heutigen Hornerhof kaufen konnte. Mit wertvollen Steinen, wie man sie in den Alpen findet, hatte das nichts zu tun? Adam Horner, davon waren seine Nachfahren insgeheim stets überzeugt, kann zu diesen kostbaren Steinen nicht auf rechtmäßige Weise gekommen sein. Es gibt dazu sogar eine Familiensage, die auf vieles hindeuten könnte. Von Raub bis Mord. Der erste Horner also ein schuldbeladener Mann. Und seine Nachfahren? Ich nannte sie immer Adams Geschlecht. Die Männer wenigstens. Die meisten von ihnen haben ihr ganzes Leben lang rebelliert. Gegen die Welt, vielleicht gegen Gott. Aber ganz sicher immer gegen sich selbst. Einen Zollinspektor die Treppe runterwerfen, das nennen Sie rebellieren? Sie haben Thomas nicht gekannt, den mit den 6 Pferden. Ich kannte ihn gut. Er begegnete mir gerade zu der Zeit, als ich Lust bekam, auch einmal auf der anderen Seite der Schranken zu stehen. Um so zu sein wie ein Horner. Sind wir nicht alle von Adams Geschlecht? Na gut, noch 2 Fragen. Sie wissen, dass ich den Fall Jack Horner guten Gewissens vergessen könnte. Versuchen aber gleichwohl mein Interesse daran, mit erheblicher Raffinesse immer wieder wachzurufen. Vielleicht möchte ich, dass Sie ihn aufklären. Indem ich bei Adam anfange? Das wäre sicherlich etwas viel verlangt. Aber Sie werden zugeben, dass Adam der Geschichte eine gewisse Perspektive verleiht. Was soll ich darauf sagen? Also gut, letzte Frage. Dass Sie Thomas mit den 6 Pferden so sichtbarlich vor dem Zugriff der Staatsgewalt bewahrt haben, das kann ich zur Not verstehen. Aber warum haben Sie Jack gedeckt? Vielleicht, weil ich damals schon auf der anderen Seite der Schranken stand. Bei den Schuldbeladenen? Den Horners? Bei Adams Geschlecht. Sie hieß? Sie hieß Yolanda. Yolanda. Sie war eine Wildfrau. Sie war eine Wildfrau. Wildfrauen leben in den Bergen wie Sennerinnen. In den Bergen wie Sennerinnen. Aber sie sind keine Kühe, sondern Rehe oder Gämse. Gämse. Aber was geschieht, wenn eine Wildfrau sich in einen Menschenmann verliebt? Oh, das kann schlimm ausgehen. Schlimm ausgehen. Die Wildfrau tut alles für den Mann. Sie bringt ihm ihre Schätze, Smaragd, Amethyste, Granatsteine, Bergkristalle. Auf einmal ist er verschwunden. Mit den Schätzen. Die Wildfrau aber muss wieder hinauf in die Berge, von wo sie gekommen ist. Das wird nie wieder glücklich sein. Was ist denn los, verdammt nochmal? Guten Morgen. Bist du bescheuert, Herrlein? Mitten in der Nacht? Du machst mir Spaß, Kommissario. Es ist 9:30. In einer Stunde wird Jack Horner beerdigt. Da wolltest du doch dabei sein. der Kommissar am Grabe des Opfers. Und immer regnet es dazu, wie im Kino. Regnet es? Es gießt. Ich habe Brötchen mitgebracht. Zeig mir die Küche und ich mach Kaffee. Und du versuch mal, menschenähnliche Gestalt anzunehmen. Thalheim? Ja? Was ist eine Wildfrau? Sagen der Heimat, hast du es doch noch gelesen. Warum hast du es mir gegeben? Wegen der Geschichte mit der Wildfrau und den Edelsteinen und dem Zeug. Und was sollte ich damit? Du musst vielleicht zugewiesen sein. Ich hab's dir gegeben, weil du mir erzählt hast, was dir der Richter erzählt hat. Und weil uns in der Schule gesagt worden war, die Geschichte von der Wildfrau hätte mit dem ersten Horner zu tun. Meiner Frau muss die Geschichte gefallen haben. Ich denke, die ist noch bei ihrer Mutter. Mach Kaffee, Thalheim. Wollen wir nicht reingehen, Frau Horner? Bitte nicht, ich hasse Leichenschmäuse. Außerdem ist mir nach frischer Luft zumute. Da, wo ich gerade bin, hat man nicht viel Auslauf. Ich hoffe, Sie haben einen guten Rechtsbeistand. Vielen Dank übrigens, dass Sie mir Ihre Zeit widmen. Bitte. Den Anwalt hat mir Gotthold besorgt. Gotthold Schwalb? Als Kind nannte ich ihn Onkel Gotthold. Was wollen Sie von mir wissen, Herr Kommissar? Herr Schwalb hätte sicherlich nichts dagegen, wenn Sie mir etwas von sich erzählen würden. Meine Geschichte ist sehr banal. Ich wurde hereingelegt wie ein unerfahrenes Kind. Durch Ihren Bruder, Jack Horner? Jack wurde selbst hereingelegt. Durch irgendeinen seiner vielen halbseitigen Geschäftsfreunde. Ich war in Izmir, um eine byzantinische Ikone anzusehen. Sie sind Kunsthändlerin? Ich arbeite für einen französischen Kunsthändler. Das heißt, in Izmir erfuhr ich gerade, dass es damit vorbei sei. Als Jack mich anrief, war ich seelisch ein bisschen parterre. Nur deshalb bin ich auf seinen blödsinnigen Vorschlag eingegangen. Und weil er sagte, es ginge ihm finanziell schlecht. Mhm. Ihr Bruder bat Sie, Haschisch nach Deutschland zu schmuggeln. Sowohl Jack als auch ich waren Lockspitzel. Ja, man wollte diesen Amerikaner überführen. Der ist dann im Gefängnis umgebracht worden. Wenn er am Leben geblieben wäre, hätte ich vermutlich mit einer milden Strafe rechnen können. Und was hat Jack dazu gesagt? Den habe ich nach meiner Rückkehr heute zum ersten Mal wiedergesehen. Bevor der Sarg zugemacht wurde. Sind Sie ihm noch böse? Wenn ich jemand böse sein müsste, dann mir selbst. Weil Sie so... Weil ich einem Horner aufgesessen bin. Entschuldigen Sie diesen Stoßseufzer. Nein, nein, das interessiert mich. Ah ja. Hat Gotthold Ihnen auch schon seine Hornerballaden vorgesungen? In Ihrer Familiengeschichte scheint er sich gut auszukennen. Er sieht die Adam, Johannes, Matthias, Thomas bis hin zu Jakob alias Jack. Er übersieht jedoch die Frauen, die zu ihnen gehört haben. Mit Ausnahme von einer. Vielleicht noch einer zweiten. Die wären? Von der Wildfrau wird er ihnen erzählt haben. Er sagt immer, diese Sage sei wohl das Hübscheste, was von den Horners übrig bleiben werde. Ja, ja, die Wildfrau. Wer war die andere? Meine Mutter. Ah. Schwalbs beliebteste Geschichte, wie Thomas dem Gericht erklärte, er werde mit 6 Pferden am Gefängnis vorfahren, kennen Sie wohl auch? Sicher. Dachte ich mir. In Wirklichkeit war es seine Frau, meine Großmutter, die diese berühmte Ankündigung machte, nicht er. War es denn auch Ihre Großmutter, die dafür sorgte, dass Thomas später doch nicht verhaftet wurde? Nein, das war bereits meine Mutter. Die Schwiegertochter von Thomas. Sie konnte Schwalb um den Finger wickeln. Als Jack wegen seiner Eskapaden in Schwierigkeiten kam. Gotthold hat sich gehasst dafür, dass er ihr immer wieder nachgab. Aus Sympathie für die Horners. Stellen Sie sich nicht naiver, als Sie sind, Herr Kommissar. Meine Mutter war einmal eine sehr schöne Frau. Sie hat ihre Schönheit vererbt, wenn ich das so sagen darf. Sie dürfen. Gotthold war in sie verliebt. Außerdem ist er ein Fantast. War Schwalb nicht verheiratet? Zu seiner Wohnung gehört ein riesiger Wintergarten voll Kakteen. denen hat Frau Schwalb die längsten Jahre ihres Ehelebens gewidmet. Während Richter Schwalb sein Leben lebte. Erst bei den Kosaken, das heißt an den Stammtischen, dann im Bandkreis der Horners. Er wollte unbedingt zu uns Horners gehören. Mich zum Beispiel hat Gotthold praktisch erzogen. Und Jack betrachtete ihn fast als seinen Vater. Hatten Sie beide denn keinen Vater mehr? Mein Vater, der Sohn des großen Thomas, Ehemann einer der schönsten Frauen im weiten Umkreis, hat sich umgebracht. Nach dem, was Sie sagen, könnte man Schwalb eigentlich den letzten Horner nennen. Ja, könnte man. Gut. Hallo, Charlotte, hier bin ich. Da kommt Ihre Frau, Herr Kommissar. Charlie! Sag, hallo, Gut. Wir müssen deine Mutter zurückbringen und du musst die Anstalt anrufen. Sag mal, ihr kennt euch? Charlotte wohnt doch bei uns. Sie hat mich heute Morgen abgeholt von der Anstalt. Und sie wird mich wieder hinbringen. Merkwürdige Justizfälle, zusammengestellt von... Wo hast du das her? Aus einem Eilbrief an meine Frau. Ich habe ihn geöffnet. Hm. Nur die unterstrichenen Zeilen, Thalheim. Verrückt. Die Geschichte hat sich 1913 zugetragen. Ja. Ein junger Bauernbursche steht vor Gericht, weil er im Streit seinen Onkel erschlagen hat. Er kommt aber mit einer relativ geringen Strafe davon. Nicht Kopf ab, nicht lebenslang, nur ein paar Jahre Zuchthaus. Seine Mutter, die Schwester des Erschlagenen, ist damit nicht einverstanden. Sie geht in den Garten, hackt einen Baum um, der bei der Geburt ihres Sohnes gepflanzt worden war. Und der Sohn erfährt davon im Gefängnis, dreht sein Gesicht zur Wand und ist 2 Tage später tot. Todesursache? Herzversagen. Als ich Ruth nach der Beerdigung zu dir auf die Wirtshausterrasse brachte, habe ich mit ihr über Jack gesprochen. Er glaubte, mit seinem Charme immer und überall durchzukommen. Meine Mutter hat Jack geradezu vergöttert. Hat sie ihn auch finanziert? Ihr ganzes Geld hat sie in seine verschiedenen Unternehmungen gesteckt. Erst den Alteisenhandel, zuletzt das Reiseunternehmen. Vom Hornerhof gehört ihr nur noch das Wohnhaus. Bauer wollte Jack ja nie sein. Und dann klaute ihr auch noch den Hornerschmuck. Hat er doch, oder? Hergegeben hätte sie ihn bestimmt nicht. Der Schmuck war für die Hornerfrauen immer so etwas wie ein Symbol ihrer Würde. Dass ausgerechnet Jack ihn dann stahl, war das Schlimmste, was meiner Mutter widerfahren konnte. Ihr muss gewesen sein, als hätte sie das ganze Leben sinnlos vergeudet. Aber warum verkroch er sich danach einfach im Wald? Wenn er nicht weiter wusste, hat er sich immer irgendwo verkrochen und gewartet, dass ihm einer oder eine aus der Patsche hilft. Alte Hornersche Praxis. Und warum nicht im Wald? Da oben am Trichter war ihm alles vertraut, wie dir und mir auch. Aber diesmal half ihm keiner. Ruth und ich sind zusammen zur Schule gegangen. Ich finde, was sie sagt, ergibt ein Bild. Jack hockt in seiner Rindenhütte. Er fährt von dem umgehauenen Nussbaum. Er begreift, was es bedeutet. Vielleicht ist er zudem noch besoffen. Er verliert das Gleichgewicht, stürzt. Aus für Jack Horner. Was hältst du davon? Wenn es so gewesen sein sollte, haben wir dann was Greifbares in der Hand? Hat Frieda Horner den Bericht, den sich deine Frau zuschicken ließ, gekannt? Schwalb hat ihn gekannt. Schwalb und Frieda Horner waren mal sowas wie ein Liebespaar, oder sind es noch? Ach so, und du meinst, da geht Schwalb hin, zeigt Frieda den Bericht und sagt, so machen wir's. Dann schlägt sie den Baum tatsächlich um. Und das funktioniert? Das wäre so etwas wie der vollkommene Mord. Plus vorherige Anstiftung dazu. Ich weiß nicht, Thalheim, ich weiß nicht. Ich knabbere da an noch was ganz anderem rum. Hatte Jack Ähnlichkeit mit Schwalb? Er war ein Charmeur. Der Richter ist auch einer. Er muss ein Phantast gewesen sein. Ruth sagt, der Richter sei es auch. Alles, was ich sagen kann, ist, von seiner äußeren Erscheinung her war Jack Ein typischer Horner. Tut mir leid, ehrlich. Bleibt also der Bericht. Schwalb wollte ihn mir auf seine übliche Weise zuspielen über meine Frau. Warum? Damit wir ihn verstehen, Schwalb. Ja, ja, als wir ausritten, hat er ständig in Andeutungen geredet. Als ich ihn fragte, warum er Jack immer gedeckt hat, sagte er, vielleicht weil ich damals schon auf der anderen Seite der Schranken stand, bei den schuldbeladenen Horners. Und dann... Charlie! Hallo, Tag, Herr Thalheim. Herr Quansen. Ich habe so furchtbare Angst. Kommst du vom Hornerhof? Ja, Frieda, die alte Frau Horner, sie fing an zu weinen. Was? Sie sagte, ich sollte zu Schwalb gehen. Ich ging, aber Schwalb machte nicht auf. Ich klingelte und klingelte, er machte einfach nicht auf. Ach. Da bekam ich Angst. Thalheim? Ja. Wir fahren zu Schwalb, sofort. Ja. Du kommst mit, Charlie. Adams Geschlecht, ich hab's gewusst. Er hat ein Urteil gefällt. Er hat es vollstrecken lassen. Aber es war nicht nur ein Urteil gegen Jack. Kommt! Du warst also nochmal auf dem Hornerhof? Ja, ich ging zu Frieda Horner und sagte, ich sei die, die sie im Obstgarten so erschreckt hat. Habt ihr denn auch über den umgehauenen Baum gesprochen? Ich habe gleich begriffen, was das bedeutet, als Herr Thalheim sagte, jeder Nussbaum sei für einen neugeborenen Horner gepflanzt worden. Der, den sie gefällt hat, war Jacks Baum. Es sei endlich Zeit, mit den Horners Schluss zu machen, sagte sie. Viele von ihnen seien Lumpen gewesen. Hat sie den Bericht erwähnt, den Schwalb ihnen empfohlen hat? Nein. Als wir von der Beerdigung zurückkehrten, fing sie auf einmal an zu weinen. Sie liebt Schwalb. Und Schwalb liebt sie. So, wir sind da. Bleib lieber hier, Charlie. Los, aufbrechen. Ja. Lass es nicht wahr sein. Lass es nicht wahr sein. Sag, dass es nicht wahr ist. Für dich, Charlie. Er muss noch seine alte Offizierspistole gehabt haben. Er liegt mitten in den Kakteen. Sie hörten Adams Geschlecht, ein Krimi aus der finstersten Provinz, von Gerhard Herm. Es sprachen Rolf Hansen, Matthias Ponier, Charlotte Hansen, Margret Karls, Ernst Thalheim, Horst Mendroch, Gotthold Schwalb, Fritz Bachschmidt, Theo Bergmann, Walter Gontermann, Ruth Horner, Angela Schmidt, Bruno Domenico Sambuco. Ton und Technik Gabriel Groda und Herbert Kuhlmann. Regieassistenz Michael Schlimgen. Regie Hans-Gerd Krugmann. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1991.